Herzlich willkommen zu dieser Meditation. Ich bitte dich jetzt, einen Platz zu finden, an dem du dich bequem hinsetzen kannst, wobei deine beiden Füße flach auf dem Boden zu stehen kommen und du trotzdem ganz entspannt sitzen kannst. Für ungefähr 20 Minuten. Falls es dir vielleicht kalt werden könnte, nimm dir noch vorher eine Decke, damit du tatsächlich die ganze Meditation über ganz entspannt in dieser Position verbleiben kannst. Okay, also, dann legen wir los. Ich lasse auch ein bisschen Musik im Hintergrund mitlaufen. So, ich bitte dich nun, tief ein- und auszuatmen. Und zwar ganz in deinem Rhythmus. Achte dabei, wie der Atem ein- und ausfließt. Und tatsächlich fließt, ganz einfach, ohne dass du dich in irgendeiner Weise anstrengen müsstest, den Atem hinein und hinaus zu transportieren. Atme ganz entspannt in deinem Rhythmus und sinke immer tiefer in dich hinein. Stelle dir vor, dass du ein großes Gefäß bist, in das du ganz viel gute, sauerstoffreiche Luft einatmest und aus dem gleichzeitig beim Ausatmen all das abgegeben wird, das du nicht mehr brauchst. Stelle dir dabei vor, dass der Atem ein rhythmisches Hinein- und Hinauslassen ist. Und dass es eine Variante deines Körpers ist, Dinge und Stoffe loszuwerden, die dein System belasten. Und das auf allen drei Ebenen von Körper, Geist und Seele. Du bist ein großes Ganzes und bestehst aus diesen drei großen Bereichen, die ein Miteinander gestalten. Lege den Fokus nochmal ganz bewusst auf deine Atmung, ohne dich dabei anzustrengen oder das Gefühl zu haben, dass du etwas tun musst, um zu atmen, um tief zu atmen. Lass es einfach zu, so wie es jetzt in diesem Moment für dich genau stimmig erscheint. Manchmal haben wir das Bedürfnis, tiefer zu atmen und manchmal weniger tief. Du sollst tatsächlich nur darauf achten, was sich für dich jetzt in diesem Moment stimmig anfühlt. Und während du aufrecht sitzend mit beiden Füßen auf dem Boden atmest, möchte ich jetzt dich dazu einladen, dem Atem folgend eine Reise durch deinen Körper zu beginnen. Stelle dir vor, wie deine Atemluft angereichert mit Sauerstoff über deine Lungen in dein Blutsystem gerät. Deine Lungen sind der Ort, an dem es zum Austausch kommt. An der Grenzfläche der Lunge gibt es einen Austausch zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid. Das eine kommt rein, das andere geht raus. Stelle dir nun vor, dass du eines dieser O2-Moleküle bist, die in dein Blut hineinkommen. Und nun stelle dir vor, wie dieses kleine Molekül auf Reisen geht. Und dabei darfst du deinem Impuls folgend die Reise antreten. Stelle dir vor, du sitzt in einem kleinen Boot. Du als O2-Molekül. Und dieses Boot fährt dich nun durch alle Kanäle, die dein System zu bieten hat. Und folge nur deinem Impuls. Spüre, und darum geht es jetzt hierbei. Denke nicht, sondern spüre, wo sich gerade dein Boot befindet. Dein Boot kann den einen Weg oder den anderen genommen haben. Das weiß ich nicht, das weißt nur du, indem du jetzt fühlst und wahrnimmst. Lasse dich darauf ein, dass dein Boot genau weiß, wo es hinfahren muss, um das nötige O2 genau dorthin zu bringen. Deine Aufgabe ist jetzt zu fühlen. Einfach nur zu fühlen. Schaue, wo in deinem Körper jetzt gerade in diesem Moment es wärmer wird oder zu kribbeln beginnt, wo du vielleicht ein wenig mehr Druck wahrnimmst oder ein Kitzeln. Das kann sehr, sehr individuell sein. Sei gewiss, dass dein Boot durch alle Kanäle fahren wird. Es wird alle Kanäle in deinem System beliefern. Sei gewiss, dass es genau weiß, welchen Weg es zu nehmen hat. Du musst gar nichts lenken. Das passiert automatisch. Es ist ein intelligentes System. Lasse dich einfach darauf ein, zu treiben, dem Impuls folgend zu treiben, wissend, dass dein System weiß, wo es hinzufahren hat. Versuche nicht mit der Kraft deiner Gedanken und deinem Verstand dir zu überlegen, wann und wo, in welche Richtung fließt das Blut als erstes, wenn es durch die Lungen in das Herz-Kreislauf-System hineingelangt. Nein, deine Übung jetzt in dieser Meditation ist es, dich einzulassen auf das, was deine Körperweisheit weiß. Du musst gar nichts delegieren, in Auftrag geben, vorantreiben. Lasse dich auf dich und dein System ein und spüre, wie weise dein System ist. Du musst es nicht erst erziehen. Du musst nicht etwas anlegen, damit es funktioniert. Du musst nichts kontrollieren, denn alles geschieht voll automatisiert aus deiner inneren Weisheit herausgelenkt. Du bist nicht nur dein Verstand, du bist ein ganzes System. Bewusst und unterbewusst, viele Dinge funktionieren in deinem System, ohne dass du darüber nachdenken musst. Um ganz ehrlich zu sein, es sind wesentlich mehr Prozesse als die, über die dein Verstand die Kontrolle hat. Und genau aus diesem Grund verlass dich darauf, dass dein System, dass deine innere Körperweisheit genau weiß, zu welchem Zeitpunkt dein Boot gerade zu sein hat. Achte allerdings jetzt darauf, wo sich gerade dein Boot befindet, und du achtest darauf, indem du fühlst. Fühle. Nimm wahr. Spüre. Der eine fühlt Wärme, Druck, Kribbeln, Kitzeln. Der andere kann es gar nicht ausdrücken, sondern spürt es einfach wie eine Art von Energie. Es ist egal, ob du ein Wort dafür hast oder kein Wort. Du musst es gar nicht beschreiben. Du musst es nicht benennen. Fühle es nur. Und erlebe. Erlebe jetzt in dieser Meditation, wie gründlich dein System arbeitet. Spürst du oder hast du bereits gespürt, wie diese Wahrnehmung sich auch unter deinen Fußsohlen zeigt? Spürst du, wie du verbunden bist über deine Fußsohlen mit dem, was unter dir ist? Ich bin mir sicher, du hast es schon gefühlt. Da musste ich dir gar nichts erst sagen, damit du es fühlst. Aber dieses Wahrnehmen zeigt dir, dass du über die Grenzen deines Körpers hinaus wirkst. Du strahlst sozusagen deine Energie über deinen Körper hinaus aus. Und hinterlässt auch überall, wo du dich befindest, einen energetischen Fußabdruck. Die Information ist immer da, gespeichert im Feld. Wissend, dass das so ist, möchte ich deinen Fokus noch einmal darauf lenken, wie diese Verbindung durch deine Fußsohlen sich anfühlt. Und dann atme nochmal tief ein und aus. Und komme wieder zurück. Ins Hier und Jetzt. Und wenn ich bei drei angekommen bin, dann öffne deine Augen. Eins, zwei und drei. Herzlich willkommen zurück. So, wie fühlst du dich? Rundrum gestärkt, stabil, verbunden? Ja, das sollte so sein. Und wenn es jetzt noch nicht geklappt hat mit dieser Rundum-Verbindung, dann probier es einfach nochmal und mach diese Meditation immer mal wieder, wiederhole sie gerne und dann kannst du mir gerne im nächsten Member-Call berichten, wie sie auf dich gewirkt hat. Alles Liebe!